Die Leser des Michel wissen durch frühere Veröffentlichungen, wie sehr Kaiser Karl den Westmächten genehm ist. Wenn die Feinde Deutschlands sich einen Mann erfinden wollten, als gleichgültigen Betrachter des deutschen Volkes, durch unvölkische Veranlagung, durch Verschwägerung und Beeinflussbarkeit von Rom und Zion aus, sie könnten sich keinen besseren Vertreter schaffen als Karl von Habsburg. Und so ist es denn geradezu sonnenklar, dass die Reise nach Ungarn, von langer Hand vorbereitet, mit der Weltfreimaurerei, mit Roms und mit der Weststaaten voller Einwilligung geschehen ist. Betrachten wir die Diplomaten, welche die heutige deutsch-österreichische Regierung entsendet hat, so werden wir sehen, dass es lauter Männer des alten Regimes sind, die begreiflicherweise längst die geheimen Fäden im Dienste des Ex-Kaisers ausgesandt und geknüpft haben, den als Monarchen zu betrachten jene Elemente ja niemals aufgehört haben. So ist denn die Situation für das deutsche Volk eine verdammt ernste. Die Nachricht von Widerständen, Schwierigkeiten und Unmöglichkeiten, welche Zion verbreiten hilft, haben nur die Absicht, dem deutschen Michel die Schlafmütze tiefer über die Ohren zu ziehen und Stillschweigen und Tatunfähigkeit weiter in ihm zu züchten. Der deutsche Österreicher soll und muss mit Verzweiflung der Zukunft entgegensehen, denn findet er, eingelullt durch die schwindelhaften Beschwichtigungsnachrichten, nicht jene Schwungkraft und jenen entrüsteten Abwehrwillen, der zur Tat führt, dann gerät er für ewige Zeiten unter Habsburgs Herrschaft, dass die so offenmütig ausgesprochene Feindschaft sicherlich, aufgestachelt von dem Rachedurst seiner geheimen Helfershelfer, kaum verzeihen würde. Wie aber sollte es verhindert werden, dass König Karl in kürzester Frist wieder zum Kaiser Karl emporrückt? Der Vierverband will ihn, Rom will ihn und Zion will ihn. Nie noch war das Schicksal der Deutschen in Österreich ein so verzweifeltes wie in diesem Augenblicke. Der Michel, Graz, April 1921. Eine Entgegnung. Missverständnisse sind mein tägliches Brot. Und es ist ganz merkwürdig, wie schwerfällig und denkträge man selbst in ehrlich völkischen Kreisen immer noch ist. Also um die Frage, ob es anständige Juden gäbe oder nicht, dreht es sich mir gegenüber ganz und gar nicht, sondern nur darum, ob man Wort- oder Rassen- und Geistantisemitismus betreibt oder nicht. Denn der anständigste Jude kann immer nur Mensch seiner, das heißt der sekundär beweglichen Struktur sein. So heißt es denn für den Deutschen, will er die Judenfrage endlich richtig anpacken, zu erkennen, dass die Natur und der liebe Gott keine Maschine und kein Mechaniker sind, dass nicht mit der Stanze auf der einen Seite Arier, auf der anderen Seite Juden fabriziert werden und dass demnach mit der Bezeichnung, dem Namen, dem Worte die Erkenntnis nicht mitgegeben ist. Denn da es dem besten Rassenforscher nicht möglich ist, das menschliche Sperma durch die Generationenkette zu bespionieren, da Mischungen immer wieder vorkommen und vorkamen, die durch die Etikettierung der Rassenzugehörigkeit nicht enthüllt werden können, so gibt es natürlich hin und wieder arisches Blut, arische Rasse und arischen Geist im Judentum. Siehe Christus, Weininger. Und weit häufiger als der Wortbefangene es ahnt, Rassen- und Geistesjuden im deutschen Lager. Mithin ist die Frage nach der Anständigkeit von Juden für unser Problem völlig belanglos. Denn man kann nicht Jude und Deutscher gleichzeitig sein. Wohl aber kann versprengtes Judentum im Deutschtum auftreten und umgekehrt. Man sieht, diese Einsicht hilft geradezu der Rassenbewusstheit vorwärts. So ist es denn völlig klar, dass zum Beispiel ein Bund, der sich deutsche Staatsbürger jüdischen Glaubens nennt, klipp und klar als Schwindel zu bezeichnen ist. Was sollte denn wirklich auch einen deutschen Menschen noch an seine jüdische Religion knüpfen, sofern er ein Deutscher wäre? Dass dieser Bund ein Schwindelgebilde ist, konnte ich vor einigen Monaten ersehen, da ein Herr Dr. Max Naumann von der Kölnischen Zeitung im Namen und im Auftrage dieses Bundes sich gegen die Richtigkeit der Weisen von Zion aussprach. Es ist merkwürdig, wie leicht zu beschwätzen deutsche Leser sind. Ja, zum Teufel hinein, wenn dieser Bund und seine Mitglieder wirklich nur deutsche jüdischen Glaubens sind. Wie können sie dann wissen, was die sich als jüdische Rasse fühlenden Zionisten für Geheimpläne haben oder nicht? dann könnten sie doch nur aussagen, dass sie, die sie mit jenem Judentum nichts zu schaffen haben, nichts wissen über solche geheimen Pläne. Diese aber leugnen, heißt doch eingeweiht, mithin also nicht deutsch zu sein und entpuppt sich als das, was der ganze Bund ist und sein muss, Schwindel und Übervorteilung und Irreführung des naiven Deutschen. Die Aufgabe wahrer Deutscher meines Schlages sehe ich völlig im biologischen Sinne. Im Organischen werden Antitoxine, also Gegengifte, stets aus den Toxinen, aus den Giften gewonnen. Und ein durch das Jüdische rein und unversehrt hindurchgegangenes deutsches Molekül wird eben nun imstande sein, dem deutschen Volkskörper jene Gegengifte zu liefern, ohne welche er der jüdischen Vergiftung wehrlos preisgegeben bliebe. In dieser mühevollen Aufgabe sollten die Völkischen den redlich seinem Volke Dienenden unterstützen, nicht aber den abkommandierten Zions hereinfallen, die gerade mir gegenüber mit dem deutschtuenden Gebärden unerbittlicher Abweisung leichtes Spiel haben, den gefährlichsten Feind zu diskreditieren. Und schließlich könnten die 17 von mir erschienenen Schriften sowie meine Zeitungsaufsätze und Vorträge jeden denkfähigen Genugsam darüber aufklären, wer ich war, bin und sein werde, allen Anfeindungen hüben und drüben zum Trotze. Und wenn das deutsche Volk an mir und durch mich lernt, von Auge, Ohr und Sinn aus das lebendige Sein zu erkennen und nicht dem Worte aufzusitzen, dann wird es außerdem, dass es erlernt haben wird, den Deutschen wahrhaft erkennen, im gleichen erkennenden Aufschrecken aus alter Verduselung auch seine so unendlich zahlreichen Feinde in deutscher Verkleidung zu durchschauen wissen. Michel, Graz, 5. Juni 1921.